wieder mal faster, denn... Ja, vielleicht hört ihr das Rodeln im Hintergrund. Ja, man hört's. Ja, das sind Rudergeräusche. Ich habe mich nämlich auf einem Fluss befunden im Jahre 2008 und ich habe mich für diese Sendung mit dem jugoslawischen Punkmusiker und Sänger Satan Panonski beschäftigt. Der Anlass dafür war eine Reise auf einem selbstgebauten Floß, das man da kurz hören konnte, durch die Provinz entlang dem Fluss Sava, ungefähr so von Banja Luka bis Belgrad im Jahr 2008, wie gesagt. Das hat so ungefähr 5 Wochen gedauert. Es ging sehr langsam voran auf diesem Floß, ungefähr 1 Stundenkilometer. An den Ufern der Sava befinden sich auch heute noch Landminen, weil das auch der bosnisch-serbisch-kroatische Grenzfluss ist, der 4 der jugoslawisch-sozialistischen Teilrepubliken durchflossen hat und auch heute noch deren Nachfolgestaaten sozusagen durchfließt. Die Flussfahrt ging, wie gesagt, ziemlich geruhsam dahin. Früh fährt man los, abends ankert man irgendwo, tagsüber besucht man Orte am Fluss. Auch da gibt es ein paar kleine Städte in der Provinz. Wir waren durchschnittlich so 8 Leute auf dem Floß, zum Teil mit künstlerischen Interessen, weil diese Art Flussfahrt-Idee ursprünglich mal aus künstlerischen Recherchevorhaben entstanden ist. Also hatten wir uns auch sozusagen eine künstlerisch-geografische Erforschung der zu durchschwimmenden Landschaften vorgenommen. Die Dinge, für die wir uns dabei so interessiert haben, waren ganz unterschiedliche Sachen wie Schlingpflanzen, Geräusche. Ich hatte ein Aufnahmegerät dabei, Menschen entlang des Flusses, die haben wir natürlich auch zahlreich getroffen. Manche haben uns einen Fisch zugeworfen zur Zubereitung. Da gibt es viele Wälse in der Save, aber auch Subkulturen. Das war so ein bisschen meine Idee, denn ich habe mich seit den 80er Jahren für Punk interessiert und ungefähr so in der Zeit von 1989 bis 1995 waren auch immerhin doch einige ehemals jugoslawische Punkbands auf Europatour oder migrationsbedingt außerhalb der national begrenzten Punk-Zusammenhänge so unterwegs. Und außerdem kam das auch in Fanzines dieser Zeit doch ab und zu mal vor, wenn auch der Krieg da doch ganz schön ausgespart wurde, der Jugoslawienkrieg. Und weil mich nur noch Punk in der Provinz interessiert, habe ich mir vorgenommen, auf dieser Floßfahrt eben Punkbands zu sammeln und zu archivieren. In der Provinz hat das zeitbedingt nur teilweise funktioniert. Ich habe die Punkbands zwar relativ reichlich im Internet vorgefunden, damals noch auf MySpace, aber Zeit, sich zu treffen, war da erstmal kaum. Erst der Abschluss der Floßfahrt wurde dann mit einem Konzert dann gefeiert. Da haben dann die befreundeten Bands Mani Sent i Mentalnost aus Belgrad gespielt, Multiethnička Atrakcija, die sind ebenfalls aus Belgrad, und Strajni Haremski Čuvari, ebenfalls aus Belgrad. Ja, und die haben da auf dem äußerst wackeligen Floß auf der Save dann gespielt. Ich glaube, ein paar von denen ist auch schlecht geworden beim Konzert, denn auf so einem wackeligen Floß in einem Fluss zu spielen, ist doch auch etwas ungewöhnlich. Ja, jetzt hören wir vielleicht erstmal kurz Musik, um da ein bisschen hineinzutauchen in die Zeit. Satan Panonski, das war ein Punksänger mit jugoslawisch-kroatischem Hintergrund aus der Stadt Vinkovci. Und wir hören mal das Lied Sexualni Distonalität, das schon so ein bisschen was darüber erzählt. Sexualni kriminalitet, sexu Ja, Satan Panonski war das, wie gesagt. Ursprünglich hatte ich mich aber mit dieser Floßfahrt hier ja beschäftigt. Dahin komme ich jetzt auch nochmal zurück. Da habe ich nämlich dann Bands eigentlich aus der Provinz entlang dieses Flusses gesammelt, so ein bisschen. Ich habe die angeschrieben, habe denen auch so ein paar Interviewfragen gestellt. Das Vorhaben war dann eigentlich, eine Kassette rauszubringen, was ich dann auch gemacht habe, eine Kassette mit so einer Fanzine-Beilage. Ich habe so ungefähr dann 15 Bands zusammengefunden, habe aber dann, weil ich das ganz lustig fand, auch noch Bands aus Leipzig mit draufgenommen, zum Beispiel Monozid und Don Vito. Außerdem aber Bands eben aus entlang des Flusses, entlang der Save, aber auch ein bisschen dann aus der Umgebung des Flusses. Ich war da nicht ganz so streng. Genau, und das war dann in einer kleinen Auflage, in einer 50er Auflage. Das Ganze habe ich Bad Maps genannt, schlechte Karten sozusagen. Da drauf war dann zumindest auch eine Band, die ich schon im Mai 1991 auf ihrer Deutschland-Tour gesehen habe, nämlich Polska Malca aus Krsko. Das ist in Slowenien, denn da fließt dieser Fluss Sava auch entlang, am slowenischen Teil des Flusses gelegen. Ja, auf Satan Panonski, also die etwas legendenumwobene Gestalt aus der Punk-Provinz des späten Jugoslawien, bin ich dann im Zuge der Recherchen gestoßen. Denn die Stadt Vinkovci, aus der Ivica Čuljak, so sein eigentlicher bürgerlicher Name herkommt, ist auch nur 25 Kilometer vom Fluss entfernt im kroatischen Teil der Panonischen Tiefebene. Daher auch dieser Spitzname Satan Panonski. Oder in der Region Slawonien, genau gesagt im Verwaltungsbezirk Vukovar Srijem. Und Vukovar wiederum liegt etwa 20 Kilometer nordöstlich von Vinkovci. Die Stadt Vukovar war da eines auch der zentral umkämpften Gebiete im beginnenden Kroatienkrieg, also den Konflikten, die sich rund um die Ablösung der Teilrepublik Kroatien aus der Sozialistischen Republik Jugoslawien dann im Jahr 1991 entwickelt haben. Von September bis Ende November 1991 wurde Vukovar von der jugoslawischen Volksarmee zurückerobert, nachdem es da im Zuge der Ablösung Kroatiens kroatisch wurde erstmal und die Kroaten die Kasernen blockiert und besetzt haben zum Teil. Die Gegend um Vukovar ist bis relativ dicht vor Vinkovci, ist dann erstmal Teil der serbischen Krajina gewesen. Das war so eine autonome Republikversuch halt, weil da eben viele Serben gelebt haben oder Menschen, die sich als Serben gesehen haben, wurde dann aber nach Ende der Kampfhandlung 1991 auch von UNO-Blauhelm-Truppen besetzt und ist erst dann seit Ende 1995 wieder Bestandteil der Verwaltung der Republik Kroatien ganz offiziell. Satan Panonski war damals in den frühen 90er Jahren in der großen, weiten Welt des Punk nicht sonderlich bekannt, obwohl er dann ab 1989 auf dem Zagreber Kassettenlabel Slušaj Najglasnije drauf war, die auch ein paar Platten rausgebracht haben, aber doch auch viele Kassetten. Und die haben auch die Kassetten schon international, zum Beispiel in die USA und an interessierte Menschen weltweit verschickt. Ja, dass der nicht so bekannt ist, ist auch kein Wunder, denn eine erste reguläre Schallplatte ist erst im April 1990 von ihm erschienen. Zuvor war zwar schon 1989 auf einer Compilation-LP von Slušaj Najglasnije ein paar Lieder drauf und er hat auch 1989 schon eine Kassette veröffentlicht, aber bekannt war er wohl eher durch Konzerte seiner früheren Punkband Pokreb X, zu Deutsch heißt das Begräbnis X. Die kamen nämlich auch aus Vinkovci und hatten sich da schon 1979 zusammengefunden. Von denen gab es allerdings auch keine Veröffentlichungen, nur ein paar selbst aufgenommene Live-Konzerte 1981 in Zagreb und Vinkovci, so auf Kassette aufgenommen. Es gab da nämlich auch ein nicht ganz unwesentliches Hindernis, um zu größerer Bekanntheit zu gelangen. Er war nämlich von 1981 bis 1990 Insasse und Patient im psychiatrischen Bezirkskrankenhaus Popovača, ungefähr 60 Kilometer südöstlich von Zagreb. Dahin gelangt ist er 1981, weil er jemanden in einer Kneipe in Vinkovci erstochen hat. Da ging es um einen Streit mit seinem Bruder, der da dann auch später verurteilt wurde. Verurteilt wurde eben wegen begangenen Totschlags zu 12 Jahren Haft dann und kam schließlich nach einer kurzen Zeit im Gefängnis in die psychiatrische Verwahrung in der geschlossenen Abteilung von Popovača. Weil er sich da aber nicht allzu problematisch verhalten hat und er eine verständnisvolle Psychiaterin auch hatte, konnte er recht bald an den Wochenenden wieder raus und auch Konzerte mit Pokreb X spielen. Nach gängigen psychiatrischen Vorstellungen hat er aber schon einige Probleme, nämlich einerseits mit Alkohol und andererseits mit selbstverletzendem Verhalten, das er aber recht kunstvoll und schließlich auch irgendwie kalkuliert in seine Auftritte eingebaut hat. Schon in den frühen Auftritten mit Pogrep X gab es offensiv schwule und homoerotische Liedtext- und Performance-Bestandteile, was für die Zeit und Jugoslawien jetzt auch nicht so, war schon was Besonderes. Zum Beispiel in Auftritten mit Pogrep X gab es eben solche Texte, aber es gab auch insgesamt Lieder, vielleicht die eher ein bisschen sexistisch auch waren. Das war so ein bisschen so eine Absicht zu schocken, dahinter zu sehen. Also zum Beispiel in dem Lied Lepo Mario sind solche Texte, die vielleicht auch so homoerotisch interpretiert werden können. Insgesamt war es aber auf jeden Fall ein deutliches Rütteln an den Geschlechtergrenzen in der jugoslawischen Provinz, ob die nun von schwulen, bisexuellen oder transsexuellen Impulsen erzählen. Die Texte und Performances sprechen insgesamt vielleicht von sexuell sozusagen atonalen Erlebnissen, wie ihr in dem Lied Sexualni Dystonalität, das ihr am Anfang gehört habt, so ein bisschen beschreibt und manifestiert. Also eigentlich so ziemlich das, was man jetzt als queer bezeichnen würde. Natürlich ist in den Liedtexten von Pogrep X eben auch die jugendliche Absicht zu schocken mit drin. Dafür mischen sich dann auch eher sexistische Texte wie Tropi Corvo mit etwas ehrlicheren Texten, die von persönlichen Erlebnissen erzählen. Die haben die Lieder halt auch als Band geschrieben, glaube ich, und erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, die Band Pogrep X hat dann aber nur bis 1985 mit Satan Panonski als Sänger durchgehalten. Gescheitert ist sie vermutlich nicht nur an der räumlichen Trennung von ihrem Sänger, denn Popovača und Vinkovci sind doch immerhin 210 Kilometer voneinander entfernt, sondern auch an den Alkoholproblemen unseres jungen Künstlers Ivica Čuljak. Danach ging es dann mit jeweils unterschiedlichen Gastmusikern aus Vinkovci im Jahr 1988 weiter, aber auch performative Lesungen gab es dann in den späten 80er Jahren. Auf der Bühne war die eigentliche Darbietung sowieso mit Elementen sozusagen der körpermodifizierenden Künste vermischt, also so Body-Art-Elemente. Er hat zum Beispiel Gewichte an Sicherheitsnadeln an seinem Körper befestigt, hat sich mit Rasierklingen die Stirn aufgeritzt oder Muster in den Arm oder Rücken geritzt auf der Bühne und hat auch stets so eine recht kunstvolle und auch ein bisschen queer wirkende Kleidung da an. Also es waren sehr fantasievolle, selbstgeschneiderte Kostüme. Er hat auch Bierflaschen auf seinem Kopf zerbrochen und sich damit dann geschnitten und eben war meistens bei den Konzerten dann auch ziemlich blutüberströmt. Hat sich mit Leuten aus dem Publikum und allein rumgewälzt und dazu einfach auch Texte vorgelesen. Also er hat sich auch durchaus als Textautor verstanden. 1990 funktionierte das dann eher als eine Art Freakshow mit doch auch recht kalkuliert eingesetzter Performance. Das Betrachten kann man in zahlreichen Videomitschnitten, zum Beispiel in einem Dokumentarfilm von Milorad Milinkovic, der 1990 als Diplomarbeit an der Kunstuni Novi Sad entstanden ist und unter anderem einen Auftritt aus der Performance-Reihe Hard Platschok im Studentenkulturcenter Belgrad dokumentiert. Also da werden dann auch Szenen von nach dem Konzert gezeigt und auch ein Interview im Radio B92, das sich 1989 da in Belgrad herausgebildet hatte als so eine Art freies Radio. Und dabei merkt man auch, dass er vielleicht da dann auch ein bisschen geschockt ist, weil das dann so eine Situation, wo er halt Höreranrufe entgegennehmen muss im Radio B92 und also die Hörer und die Höreranfragen sind zum Teil auch ziemlich unsensibel, also einfach nur so auf, ja, was bist du für ein krasser Typ und halt also die einfach nur dieses Schockelement darin so als Sensation sehen, so ein bisschen bildzeitungsmäßig. Das hat ihn dann vielleicht später auch ein bisschen davon abgebracht, diesen extremen Einsatz von Körperblut weiter fortzuführen. Zumindest dann später, als der Krieg begonnen hat, hat er das aus seinen Konzerten herausgenommen. Ja, von der neuropsychiatrischen Klinik Dr. Barbot in Popovača, wo er dann eben eingesessen hat. Außer hat er aber auch Unmengen an Briefen an Fanzine und Punk-Aktivisten in Jugoslawien geschickt und war da auch anders künstlerisch tätig. Zum Beispiel hat er gemalt und gezeichnet und sich durchaus auch für inhaltlich naheliegende Künstlerinnen wie die ehemals in Belgrad ansässige Marina Abramović interessiert, aber auch für kroatische Künstler, die ebenfalls sich dieser Body Art so ein bisschen zugewendet hatten. Politische Einstellungen kommen in den Texten durchaus vor, wenn auch eher in bildreicher Umschreibung. Man hätte mich eher akzeptiert, wenn ich, also ich zitiere jetzt mal aus einer kurzen biografischen Sequenz, die auf seiner Debütplatte Nukleane Olympijske Igre aus dem Jahr 1990 drauf ist. Da sagt er, man hätte mich eher akzeptiert, wenn ich homosexuell oder nationalistischer Terrorist gewesen wäre. Aber sie haben es nicht verstanden, weil ich ein heidnischer Ketzer von nationaler Zugehörigkeit Punk und von Beruf ein Freund bin. Schreibt er da in dem biografischen Text zu seiner ersten richtigen Platte, wie gesagt im April 1990 auf Slušaj Najglasnije erschienen. Interessant wäre vielleicht, inwiefern diese Art des von Punk in die Provinz geratenen Anarchismus doch auch völkische Elemente mit enthalten kann. Dagegen spricht, dass man es als Punk in der Provinz, wo wir alle irgendwie herkommen, besonders wenn man auch geschminkt und mit Make-up rumläuft, nicht allzu leicht hat in der lokalen Bevölkerung. Ein Vergleich mit Otze von der Stotternheimer DDR-Punk-Legende Schleimkeim wäre vielleicht aufschlussreich insofern, wie sich durch Punk gefilterte anarchistische Einstellungen in der Provinz dann so in der Praxis ausgestaltet haben. Mit dem politischen Anarchismus, das ja ohnehin nur bedingt deckungsgleich. Wenn es da also so völkische Vorstellungen gegeben haben mag, dann gewiss keine auf ein Staatsvolk bezogenen, vielleicht aber so ein bisschen naturromantisch, eines mystisch zu besetzenden Naturvolks. Also da könnte man auch den Song Urzeitalter von Schleimkeim heranziehen oder auch, ja, auch Texte schon von Satan Panonski, die halt so eine gewisse Verbundenheit zu einer mystischen Natur beschreiben. Ja, eine komplette Wandlung der Lebensumstände von Satan Panonski hat sich dann ab 1990 vollzogen. Im April 1990 gab es in der Sozialistischen Teilrepublik die ersten demokratischen Wahlen mit mehreren Parteien. Infolge davon setzte sich eine autoritär-nationalistische Politik unter Präsident Franjo Tudjman durch. Und im Zuge dessen wurden auch viele Menschen aus Gefängnissen entlassen, so auch Ivica Čuljak. Wie gesagt, das ist sein richtiger Name, Satan Panonski ist sein Pseudonym. Ja, der wurde am 30. November 1990 dann aus der Psychiatrie da in Popovača entlassen, da die neue Regierung den Serben nur noch einen Minderheitenstatus in Kroatien einräumen wollte, spalteten sich schon im September 1990 Gebiete der kroatischen, da noch sozialistischen Teilrepublik unter der neuen Bezeichnung Autonome Republik Serbische Krajina ab. Im Mai 1991 wurde dann mit einem Referendum die Abspaltung Kroatiens von Jugoslawien beschlossen. Gleichzeitig starben Anfang Mai bei ersten bewaffneten Auseinandersetzungen kroatische Polizisten, die sich als serbisch betrachtende Minderheit in Kroatien, die zum Beispiel in Vukovar, so ungefähr, also in der Nähe von Vinkovci, ungefähr 32% der Bevölkerung ausgemacht hat, fand sich dann mit ihrer Rolle als Minderheit in diesem neuen Staat nicht so leicht ab, denn vorher war Jugoslawien ja als Vielvölkerstaat mit quasi gleichberechtigten Ethnien definiert. Und es war dann schon so eine nationalistisch-autoritäre Umgestaltung, die durchaus in allen Teilrepubliken, also auch in Serbien, starke Parteigänger gefunden hat. Also in Serbien, in Belgrad, Milosevic hat sich da durchaus nicht so viel genommen von seiner nationalistisch-autoritären Ausrichtung her, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Ja, autoritär-nationalistische Parteien und Medien haben die Situation dann auch ziemlich schnell zugespitzt. Die Konflikte im Bezirk um Vukovar spitzen sich dann auch nach der proklamierten Unabhängigkeit einfach immer mehr zu. Der neue Staat Kroatien hat dann ab August 1991 damit begonnen, eine eigene Armee zusammenzustellen, die kroatische Nationalgarde. Und ab September kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit der jugoslawischen Volksarmee, obwohl es da vorher schon so einzelne Konflikte gab. Dabei ist dann so ein bisschen unklar, ob das immer zwischen den offiziellen Streitkräften sozusagen war oder eben paramilitärischen Einheiten, denn aus diesen nationalistischen rechtsextremen Parteien, sowohl in Serbien als auch in Kroatien, sind dann paramilitärische Gruppen auch hervorgegangen. Ab Oktober wurde Vukovar von der jugoslawischen Volksarmee ununterbrochen mit schweren Geschützen und mit Hilfe von Flugzeugen beschossen, um dieses Gebiet dann quasi aus der Richtung der Vojvodina da wieder zurückzuerobern. Denn eigentlich waren da ja auch natürlich noch Kasernen der jugoslawischen Volksarmee, denn es war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange, dass das eben, es gab noch gar nicht so richtige Armee oder Streitkräfte auf den Gebieten der einzelnen neuen Republiken, dann, die sich da so herausbildeten. Das waren eher so provisorische Streitkräfte. Ja, zu dem Zeitpunkt wurde, wie gesagt, Vukovar dauerhaft beschossen, nachdem da vorher schon gescheitert war, das so doch ein bisschen schneller und unkomplizierter einzunehmen. Und Hilfskonvois konnten dann auch nicht mehr in die Stadt gelangen. Die Stadt wurde ziemlich vollständig zerstört und auch die Zivilbevölkerung war großteils doch in der Stadt zurückgeblieben, was dann auch zu großen Verlusten an Menschenleben geführt hat. Die kroatische Nationalgarde kapitulierte am 18. November dann. Anschließend wurde die Gegend bis in die Nähe von Vinkovci von der jugoslawischen Volksarmee wieder besetzt. Und es kam auch da wieder zu Kriegsverbrechen, wobei man auch das da wieder schlecht abgrenzen kann, was da eben durch rechtsextreme paramilitärische Gruppen begangen wurde und was von der jugoslawischen Volksarmee und was vorher dann eben schon von den kroatischen Nationalgarden an Kriegsverbrechen begangen wurde. Ja, unser Punk-Sänger Ivica Čuljak war seit der Entlassung aus der Psychiatrie Ende November 1990 erstmal bis Juni 1991 im Haus seiner Eltern in dem Dorf Seric, das ist ein bisschen nordöstlich von Vinkovci, und hat sich da einfach künstlerisch betätigt und auch landwirtschaftlich, wie gesagt, ist so ein ganz kleines Dorf, dieses Seric, wo er halt auch ursprünglich herkam, unser Punk-Sänger, wo es eigentlich nur so Felder großteils gibt und ja, viel Landwirtschaft. Aber man merkt dann, wie er sich so langsam dann im Verlaufe dieses Frühjahrs eben radikalisiert. Am 28. Juni 1991 tritt er dann der kroatischen Nationalgarde bei und war eigentlich dann auch nicht der Einzige, der aus so Subkulturen oder aus so Punkkreisen da beigetreten ist. Zumindest in Kroatien war das so, dass das damals so eine Art Gefühl der Verteidigung irgendwie besonders in diesen Gebieten da gab, die dann umkämpft waren, weil da eben auch rechtsextremistische, paramilitärische Gruppen da eine ziemlich unübersichtliche Situation herbeigeführt hatten. Ja, in Briefen an Freunde kann man heute auch noch nachlesen. Es gibt da zum Beispiel eine ganz gute diplomwissenschaftliche Arbeit darüber, über die Situation in dem Gebiet, wie es da dann möglich war, sich da in der umkämpften Provinz so langsam zu radikalisieren. Die Aggressoren waren eben für ihn dann die Chetniks, also sozusagen serbische Rechtsextremisten. Und damit konnte man sich dann vielleicht auch als Punk irgendwie abfinden, in den Krieg zu ziehen, was natürlich widersprüchlich war, denn genauso hat das umgekehrt funktioniert. Da wurde dann halt, wurden die Kroaten als Nachfolger der faschistischen Ustascha eben betrachtet. Am Ende hätte Punk natürlich den miesen Trick dieser Ethnifizierung durchschauen sollen, was auch zum Großteil vielleicht in den etwas weiter entfernten Hauptstädten relativ einfach gelungen ist. Da gab es dann auch starke Antikriegsbewegungen, sowohl in Belgrad als auch in Zagreb. Aber besonders bei den Menschen in den direkt umkämpften Gebieten ging das vermutlich dann auch schnell nicht mehr so einfach. Zunächst wird Satan Panonski dann, als er da beigetreten war, im Juni 91 direkt bei seinem Dorf Seric eingesetzt. Im Verlaufe seines Kriegsdienstes gibt er auch mehrfach so Interviews, zum Beispiel in der kroatischen Zeitung Globus erzählt er in zwei Interviews von seinen Kriegserfahrungen und auch davon, wie es ist, feindliche Soldaten zu exekutieren. Also der hat sich da durchaus auch mit schuldig gemacht. Im Oktober wird das Dorf Seric dann, wie gesagt, von der jugoslawischen Volksarmee eingenommen und die meisten Kroaten werden nach Vinkovci evakuiert. Während des Krieges gingen die Bandproben übrigens ganz normal weiter, was überhaupt so ein Phänomen war in der ganzen Region da. Auch in Städten wie Osijek, das so ein bisschen nördlich liegt und auch umkämpft war, gab es eine ziemliche Punk-Szene. Und ja, während dieser Kriegshandlungen wird auch normal Material aufgenommen, das dann als letzte Kassette und sozusagen Vermächtnis Satan Panonskis erst posthum vom Schlagzeuger der Band veröffentlicht wird. Unter dem Titel Kako je Punker Branju Hrvatsku, wie ein Punker Kroatien verteidigte. Bisschen reißerischer Titel. Also da war Satan Panonski selber dann schon tot und auf dem ziemlich schlecht aufgenommenen Tape, also so im Proberaum-Mitschnitt, befinden sich auch recht nationalistische Lieder. Auch hat die Band noch Auftritte dann in der Zeit im Juni 91 in Slowenien und am 13. Dezember in Zagreb nehmen sie auch an einem Festival teil, das der Labelchef von Slušaj Najglasnije organisiert hat. Zdenko Franjić ist das. Das hieß Neo Wiesenhaus 91, Independence Festival 91. Da kann man vielleicht auch schon sehen, wie diese Unabhängigkeit vielleicht auch ein bisschen so betrachtet wurde, so als sowas David gegen Goliath-mäßiges, dass eben Jugoslawien als die große Einheit gesehen wurde gegen die kleinen, sich unabhängig da gemachten Staaten dann irgendwie sich verteidigen mussten oder so. Es könnte sein, dass solche Einstellungen gerade in Kroatien und Slowenien schon auch in den Subkulturen verbreitet waren. Ja, auch wie gesagt, in Osijek gab es ebenfalls Punks, ehemalige, die dann im Kriegsdienst standen und da sogar eine Gruppe gegründet haben aus den Verbliebenen. Die hieß Neues Slawonische Kunst, also ein Bezug zu der neuen slowenischen Kunst, die in Ljubljana entstanden ist in den 80er Jahren schon. Neues, wie gesagt, wie Krach slawonische Kunst, aber auf jeden Fall eher so eine Art Witzbezug auf jeden Fall. Ja, das ist aus früheren Punkbands aus Jex zusammengewürfelt. Viele überbliebene Dokumente gibt es dann nicht, aber es gab durchaus Konzerte in Osijek während der Zeit des Krieges, genauso wie es in Vinkovci eben auch Konzerte gab und auch das Kulturleben dann durchaus da weiterging, obwohl da eben eigentlich alle, die da waren, im Kriegsdienst sein mussten. Also es gab da keine Möglichkeit, sich rauszuhalten, außer der Emigration. Ja, in Vinkovci gab es Satan Panonski zu der Zeit noch im Winter 91 und es gab die neue Rockband Maike, die ebenfalls da im Kriegsdienst waren. Alle Bandmitglieder waren halt hauptberuflich dann Soldaten einfach in Zagreb und vermutlich auch in Belgrad war die Situation ziemlich anders, da die Städte großteils von den Kampfhandlungen nicht so sehr berührt wurden, außer dass da Unmengen an Geflüchteten und hingekommen sind, dann die eben da vertrieben wurden. Da hat sich dann auch so ein radikalerer Protest in den Subkulturen verbreitet. In Zagreb war das die Anti-War Campaign oder in Belgrad das Center for Anti-War Actions und der Sender B92. Und daran geknüpft waren dann auch so Aktionen, Konzerte mit Bands aus den Subkulturen, die sich eben gegen den Krieg und gegen diese Ethnifizierung dann ausgesprochen haben. In Belgrad gab es da auch so Straßenaktionen mit ziemlich vielen Leuten auf der Straße, wo so recht bekannte Bands der Belgrader Post-Punk-Szene oder der New Wave-Szene, zum Beispiel Ektrični Orgasam, sich da auf die Straße begeben haben und damals eine kurze Zeit auch Einfluss hatten, ein bisschen, aber in diesem Chaos ist das irgendwie auch untergegangen, insbesondere weil man eben da eben nur die vielleicht erreicht hat, die schon der eigenen Meinung waren. Also es war, glaube ich, sehr schwer in allen Republiken eben dann die Landbevölkerung auch oder ja die Bevölkerung, den Bevölkerungsteil, der da bereit war, sich zu radikalisieren, zu erreichen. Ja, zum Teil wurde, wie gesagt, in diesen städtischen Subkulturen der Krieg auch als ein Krieg der Landbewohner gegen die Städtebewohner betrachtet. Mitte Dezember 1991 wurden Slowenien und Kroatien von der Europäischen Gemeinschaft dann relativ schnell als unabhängig anerkannt. Offiziell trat es dann am 15. Januar 1992 in Kraft. Zugleich wurden Truppen auch der Vereinten Nationen zur Befriedung in die Konfliktgebiete entsandt. Am 27. Januar hat sich Satan Panonski dann, also kurze Zeit später, während eines Urlaubs von der Front auf einer zugefrorenen Eisfläche mit dem Gewehr eine tödliche Verletzung zugezogen. Und ja, trotz aller Verschwörungstheorien, die es da gab, dass das ein feindlicher Mordversuch war, ist ein Unfall dann doch die wahrscheinlichste Erklärung dafür, die auch was auch die Polizei dann angenommen hat, oder eventuell auch Selbstmord. Ja, vielleicht spielen wir jetzt erst noch mal kurz Musik. Und ja, da ich gerade dabei bin, das hier geöffnet habe, könnten wir ja jetzt auch ein bisschen zu dem zweiten wesentlichen Inhalt dieser Sendung überleiten. Ich habe mich nämlich mit Wladimir Arsenijewitsch unterhalten, der ebenfalls einen Roman geschrieben hat in den 90er Jahren, nämlich auf Deutsch ist der Cloaca Maxima dann übersetzt worden. O Podbalublio ist der im jugoslawischen oder serbischen Original. Und der hatte auch eine Punkband, nämlich Urbana Guerilla, die sich schon 1981 gegründet hatten. Und von denen haben wir jetzt erstmal das Lied Bez Naslova, ich glaube auch aus dem Jahr 1981, was da auf einem Sampler erschienen war. Želite da budem što vi niste, vi želite od mene da napravite vas, vi želite da me uništite, vi mi ne odete, podijem glas, me hranite, trojite mi se uzim i život, pružate s moje škole, moj uspeh, pretvorate u vaše radosti, me terate da uspim, sve će da vas vole. Ja, die Band Urbana Guerilla aus Belgrad des Jahres 1981, noch Jahre vor dem Zerfall Jugoslawiens. Und als dann Jugoslawien zerfallen ist, gab es auch in Belgrad doch bemerkenswerte Proteste, wo durchaus auch sehr viele junge Menschen teilgenommen haben. Und als Teil dieser Proteste hat sich die Band Rim Tuti Tuki verstanden, die sich 1992 dann gegründet hat und die aus recht bekannten Bands, so eine Art Supergroup war dann Ekaterina Velika, also Leute von Ekaterina Velika, Električni Orgasam und den Party Breakers haben da mitgemacht. Es war so eine Initiative, die in Zusammenarbeit eben mit kriegskritischen Initiativen entstanden ist, und die haben dann auch intensiv mit B92, dem Radiosender, da eben versucht, gegen den Krieg einzutreten in Belgrad. Von denen können wir jetzt auch mal ein Stück hören, weil das so ein bisschen mehr den Versuch schildert, vielleicht aus der etwas populäreren Post-Punk-Generation heraus da Widerstand gegen den Krieg zu leisten. Und ja, Post-Punk ist das vielleicht auch schon gar nicht mehr, aber hört selber. Narodna muzika. grobane torbe. Manje pucaj, više tucaj. Mir, mir brate, mir. Mir, mir brate, mir. Suviše si mlad, da bi popio lan. Ispod šlema, mozga nema. Nemoj ti, jer ko izda, bit će prokleta pizda. Mir, mir brate, mir. Mir, mir brate, mir. Ne možeš pobići od nečeg što je tu. Yeah. Ja, die Band Trim Tutti Tuki mit dem Slogan Frieden, Bruder, Frieden, mir, Brate, mir. Ja, damals leider nicht so viel geholfen. Die waren auch in Berlin übrigens, dann haben sie Konzerte gegeben und haben sich versucht, da schon international irgendwie auch da als so Stimme, eine andere Stimme aus Belgrad eben ein bisschen zu positionieren. Es gab dann auch 2010 nochmal ein Jubiläumskonzert eines, damals gab es einen sehr berühmten Auftritt auf den Straßen von Belgrad im Jahr 1992, wie gesagt. 2010 gab es dann nochmal eine Wiederholung mit jüngeren serbischen Bands, Repetitor, Multietnička Atrakcija, von denen ich dann vielleicht auch noch was spiele, Stuttgart Online und ja, noch andere. Also das zeigt, dass diese Ideen auf jeden Fall in der serbischen Gesellschaft dann auch durchaus auch nicht ganz wenige Menschen angesprochen haben. Dass das vielleicht auch in der kroatischen Gesellschaft so war, zeigt vielleicht die Band Kut Idioti. Das ist eine der bekannteren kroatischen Punk-Bands, die auch dann hier in Deutschland relativ präsent waren zu der Zeit. Die waren häufig auf Tour. Und deswegen hören wir vielleicht von denen auch nochmal ein Lied, die haben damals die Platte rausgebracht, die Dummheit ist unzerstörbar. Und wir hören das Lied Smirt, zu Deutsch Tod, das sich aber eher mit der Präsenz von dem Tod allgemein auch befasst, auch in Form von so Selbstmorden, die, glaube ich, eben in der subkulturellen Szene damals auch ein sehr großes Thema waren. Also man darf nicht vergessen, dass da eben auch noch andere Dinge die Leute beschäftigt haben, sowas wie AIDS oder Selbstmorde, Drogen, das war in diesen düsteren Zeiten, die sich ab 89 auch so ein Teil der Gesellschaft erfasst hatten, auch durchaus Themen, die Leute beschäftigt haben. So, wir hören mal das Lied Smirt von Kut Idioti. Go fast! Ja, das war die Band Kut Itioti mit dem Lied Smirt von 1992 oder 93, 92 glaube ich. Genau, auf so einer Anarcho-Punk-Ebene gab es natürlich noch viel mehr damals entstandene Hardcore- und Punk-Bands, die zum Beispiel auf Kassetten dann aktiv waren und sich da gegen den Krieg eingesetzt haben, wie auch gleichzeitig eben zum Beispiel in Slowenien damals dann auch autonome Orte entstanden sind, die eben auch dann Möglichkeiten geboten haben, sich gegen diese Militarisierung der postjugoslawischen Gesellschaften da irgendwie zu betätigen. Ja, jetzt, ich habe mich auch beschäftigt in Form von Literatur mit den Jugoslawienkriegen und auch überhaupt mit den Umbrüchen in der jugoslawischen Gesellschaft. Als erstes ist mir da wohl der Roman Cloaca Maxima in die Hände gefallen von Wladimir Arsenijewitsch. Außerdem habe ich natürlich auch ältere Bücher gelesen von Danilo Kisch zum Beispiel, die Bücher, die auch so ein bisschen das Thema Provinz und Außenseiter enthalten. Aber ja, wie gesagt, erstmal passend zu der Zeit erschien mir die Cloaca Maxima Bände. Das ist so eine Romanreihe, die von Wladimir Arsenijewitsch da 1994 mit einem ersten Roman begonnen wurde. Der kommt eigentlich aus Pula in Kroatien, dieser Wladimir Arsenijewitsch, ist aber dann in Belgrad aufgewachsen und dort auch in recht legendären frühen Punkbands aktiv, nämlich in der Gruppe Urbana Guerilla, die von 1980 bis 1984 existiert haben. Ab 1981 gab es dann noch ebenfalls ein sehr obskures Nebenprojekt namens Berlinenstraße, die zum Teil auch in Deutsch gesungen haben und die etwas waviger und elektronischer waren. Aber 1985 ist dann Wladimir Arsenijewitsch nach London emigriert, was dann auf vielleicht die Idee, Bücher schreiben zu wollen und Literatur machen zu wollen, auch einen starken Eindruck, starke Auswirkungen hatte irgendwie, weil er da dann sich damit beschäftigt hat, zu schreiben in dieser Zeit. 1989 ist er dann aber zurückgekehrt aus London, weil da die Existenz natürlich auch nicht so einfach ist. 1994, wie gesagt, hat er dann folgend auf diese ersten Jugoslawienkriege dann den Roman U Pod Baluplio veröffentlicht. Auf Deutsch, wie gesagt, Cloaca Maxima, der sich eben mit der Situation junger Leute im Belgrad des Jahres 1991 beschäftigt. Zum Beispiel damit, wie sie dem Kriegsdienst entfliehen können oder ob sie das überhaupt wollen, weil, wie gesagt, auch da durchaus junge Leute waren, die sich da haben anstecken lassen von diesem Nationalismus, auch aus den Subkulturen oder einfach Leute, die irgendwie verrückt genug waren, da mitmachen zu wollen. Ja, wie gesagt, auf Deutsch ist er unter dem Titel Cloaca Maxima erschienen, war auch weltweit relativ erfolgreich, weil er dieses Thema der Jugoslawienkriege, da gab es dann auf jeden Fall einen Erklärungsbedarf, auch dass Leute was darüber lesen wollten, wie das für Menschen, junge Menschen eben da ist in Belgrad oder Zagreb. Und wurde dann ziemlich viele Sprachen übersetzt. Die nachfolgenden Bücher dann sind leider dann nicht mehr auf dieser Welle mitgeschwommen. Bis jetzt bleibt das der einzige übersetzte Roman von Wladimir Arsenijewitsch und mehr wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, das Gespräch konnte ich leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr ins Deutsche übertragen, weshalb ich euch da nun erstmal mit dem englischen Original alleine lasse. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch ein anderes Buch, Ishmael von Wladimir Arsenijewitsch, das ebenfalls sehr empfehlenswert ist, glaube ich, weil das noch so mehr in diese Punk-Situation in Belgrad der 80er Jahre hineintaucht. Ja, folgend auf dieses Cloaca Maxima oder U Pod Baluplio, so deutsch könnte man das auch mit im Unterdeck übersetzen, gab es da noch bis jetzt zwei weitere Bände, die da ein bisschen dran anschließen, auch so von dem Personal der Handlung sozusagen, nämlich der Band Angela und dann noch Kakranici, das erst 2018 erschienen ist, aber ja, hört vielleicht erstmal selber im Interview, ich hatte dann ihn dann auch noch gefragt, wie er eben die damalige Zeit so beurteilt. Yeah, I'm talking now to Wladimir Arsenijewitsch in Belgrade, writer, author of novels like the Cloaca Maxima, Ishmael, with drawings by comic artist Alexander Sokrav, with some punk rock experiences in his biography, also playing in the bands Urbana Guerilla and Berliner Straße, but from 1985 on migrated to London and now he's living in Belgrade. And in Belgrade there was very interesting literature festival 1 week ago. Krokodil Festival just took place in Beograd 1 week ago, and can you explain the idea behind it? Sure, why not? This was the 11th edition of Crocodile Festival, and it's annual, so we have been going on for 11 years now, which is quite tradition already. We started off in 2009 as a regional affair, actually, by region meaning the area of former Yugoslavia, particularly the central part, where the mutual, formerly called Serbo-Croatian language is spoken. Officially now we have four separate languages, but the main point behind them is that we never intertranslate, so they're mutually understandable, and we see them as the one language. And we wanted to connect the main actors in the literature of that language, so we made a platform of this really lively, dynamic, contemporary, modern literary festival in Belgrade. And it feedbacked really well with the audiences, so it ended up being kind of like a cultural phenomenon in a sense that we would have more than 1,000 people per an evening at our events. And everybody in Europe knows that when you talk about literary events, anything above 50 people in the audience is considered really good visit. So we kind of multiplied that number, the number in a big way. And this year was crucial for us because after the first decade, we decided to significantly internationalize the festival, and we had a really successful edition as well. Hmm. In 1994, you published your first novel, U pod Balubliu, in German translation, Cloaca Maxima, that tries to explain the reaction of a young, somehow alternative family and their relatives and friends in Belgrade towards the outbreak of violence around Vukovar and the starting war in between Yugoslavia. And how do you remember that time personally? This was the era. Well, the book, which is actually the English translation, is In the Hold, as in the hold of the ship, under the deck, is the actual translation. There was a book with a similar title before in Germany, so they decided to use the title Cloaca Maxima, which was actually for me the title and still is of the whole tetralogy that the book In the Hold, the first book, is a part of the series. And it's set in the period of 3 months between October and December of 1991. And this was the time when the breakup of Yugoslavia, this violent breakup of Yugoslavia, had started through these really terrible war that started in Croatia, particularly in Slavonia region around Vukovar and also in Dubrovnik on the southern Dalmatian coast. And for the young people in Serbia, that particularly males, that meant a period of heightened military draft. And people were virtually taken by the military police and brought taken to the front as well, and they would probably be killed or injured or something, and then returned back home. So there was a big commotion, a big and very depressive dynamic around Belgrade in that time, where young people were trying to hide from the military police, and there was also a part of the society which was very supportive of the war. So there are these now for us very shameful images where the tanks are leaving Belgrade and heading towards western parts of the country, towards Slavonia, and you can see people in New Belgrade with flowers, throwing them onto the tanks and kind of cheering them. But this is not actually the atmosphere that I remember. Everybody was extremely worried. People found it very hard to get to terms of what was going on. We were in disbelief, and lots of people couldn't even believe that we could end up having a massive war within the country. Throughout the period of socialist Yugoslavia, we were prepared as a society for this imaginary foreign enemy that never really came, but then we had to find it among ourselves, and that was a big blow. Plus, another big blow was the fact that the majority of the people living in Yugoslavia at the time were actually experiencing the wars through the media, through these TV images. And these images were actually these very same images that you have experienced this war in Germany or in Canada or in Australia or anywhere else globally. So there was this also feeling of disassociation from it. And yet, if you were in Belgrade, some of these things were happening at a distance of, you know, less than 100 kilometers. And you could so easily become a part of it and then end up, you know, kind of being healed. So there was this really bipolar feeling of belonging to this whole horrific reality and then not belonging to it as well. So this is the situation in which the young people have found themselves throughout the 1970s and 1980s. I mean, young culture, youth culture in Yugoslavia was really blooming. And we just didn't see it coming. We thought that we were living in the modern world and that our society would be able to overcome these strifes, but then it ended up in a different way. And so this was the atmosphere in which also the protagonists of the novel have found themselves. Hmm. Then 1989 maybe was a year where societies in the socialist countries also changed a lot. There were also many hopes at that time, I think, but then in Yugoslavia. Of course, of course. Yes, I lived in London from 1985, when the reality in Yugoslavia seemed kind of depressing, but more or less normal, until 1989, when I returned actually to Yugoslavia from London and made probably my biggest mistake in my life. But also being that mistakes are so complex, and, you know, I can think about it in many different ways now. But yes, there were these global processes, and obviously, you know, I mean, Berlin Wall fell, and, you know, there was this whole domino effect of the collapse of these communist regimes throughout the Eastern Europe. But Yugoslavia had this very complex attitude and relationship towards the Eastern European countries. We did not feel that we belonged to the group. We were not behind the Iron Curtain. And there was a massive sense of pride in that negative sense of the word among the Yugoslavs towards the Eastern Germans or Poles or Czechoslovakians, that we somehow felt superior due to the fact that we were not really West, but we were not the East either. We were like this thing in between that has traces of both. So in a sense, we were like a poor cousin of the Western countries, but definitely much better off than any of the Eastern countries. Plus, we had passports. And then we had foreign tourists as well, and people were coming to the Adriatic Sea and sort of enjoying the sun and stuff. And due to the fact that we ended up with our relationship with the Soviet Union already in 1948, the contemporary culture was developing in a way that it was developing in the rest of the Western world. So we had rock and roll bands, and we had cool genre movies, and, you know, we could see, I mean, Star Wars in the cinemas as it was playing in the rest of the world and things like that. So there was this feeling of belonging to the modern world among the Yugoslav, but nevertheless, the global processes of the collapse of communism vibrated really, really strong here as well. And I remember as I was returning from London to Belgrade, the situation was dire and it was really depressing. But I somehow believed that, you know, due to the fact that the world is changing, that we have to be a part of this change as well, that we couldn't be a side of it or going in the opposite direction to it. But this is exactly what we did. So if you place a lot of faith in the human nature, I mean, my experience is don't. Okay, something to be learned. Yeah. Then in 1997, you continued the trilogy Cloaca Maxima with another novel, Angela, and 2018, a third novel, Kakranici, to complete the, or maybe not to complete the Cloaca Maxima book series. Can you explain shortly the development of the personalities in the novel in the later? Yes, of course. It's a tetralogy, actually. So it was planned as the four book series called Cloaca Maxima and subtitled the Soap Opera. Probably nowadays I would subtitle it the reality program or something like that. And the structure and the idea remained the same from the beginning when I conceived it. And my plan was and still is to show the characters who are awaiting a baby and are just a normal couple reaching their 30s, young people in Belgrade, living this absolutely non-specific, normal urban life of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century that you don't even have to specify geographically. I mean, we all, you know, kind of nowadays use social networks and are on the internet all the time and then travel with cheap flight and things like that. So the geography there almost doesn't play a role at all. And then these things happen on a local level that completely ruin this notion of being able and privileged to live this kind of life. You don't. And these people have to find new ground in these changed circumstances that literally exploded to their faces. With a set of number of tragedies that happened at the beginning of the war where the very close and very, very dear people die as a result of the wars as well. So the first three books that you have mentioned, In the Hold, Angela, and Close to the Frontier, or something like that, Ka Granici, actually covered the period of 1 year, of 12 months, from October 1991 until October 1992. And the fourth book, which is really the epilogue of sorts, is set in the nowadays, in the time that we live now. And it's actually signifies the moment in time from where the narrator is actually telling this. And you are still writing on the fourth book, or is it already finished? No, I'm writing the fourth book. I was actually writing these books through the 90s, and my first book, In the Hold, was awarded with this major literary prize called the Nin Prize, and it became an instant bestseller, and it was translated into numerous languages. There was a theater play that was also awarded. I just found myself completely unprepared in the middle of it. I never planned it, and plus there was some war going on, so I have to deal with these crazy, completely separate, you know, intense stuff in the same time, me becoming like this pretty well-established literary figure, and then on another hand living this shitty kind of life in a shitty kind of place where I found myself, and that my literary success actually has to do with the shittiness of the place. If the place wasn't shitty, I would never be a success. And that was something that was bugging me intensely in that time. And in March 1999, I was trying to write this third novel, and then the NATO bombing of Serbia and Montenegro has started. And I immediately stopped writing that, because to me, in 1999, under the NATO bombs and this whole horrific thing that Serbian state was accomplishing in the Kosovo region, to write about 91 and 92 already then felt outdated and ancient, and I just felt that they blew it completely, that I just, I mean, that the intensity of the events was so fast and furious that I just couldn't really even finish my fucking, you know, ambitious writing plan. And I abandoned it. I just thought, I don't even feel it anymore. I don't want to fake it. It's just stupid. I really wrote it from the gut. It was not an intellectual effort. It was something that really I needed the stomach for, because I felt it in my stomach rather than through my head. And then I decided to just wait until the times change. And we always had this really silly idea that as soon as we finish with these wars and whatever happens, but as soon as we stabilize, we will immediately progress and then become kind of like a Sweden or something. What can the Europeans learn from Yugoslavia, maybe? Well, we had there's a lot of comparisons being made, lots of them pretty responsible as well, between the EU and the state in which it is in, and then Yugoslavia of before, because you can kind of argue that Yugoslavia had a structure, well, ethnic, national, and then religious structure, which is very complex, which was very complex, and in that sense very similar to these dynamics of the EU. There is one thing that really set it apart, and this is the fact that Yugoslavia was very much ideologically driven, It was a socialist country. It was by far more open than any other socialist country, but it still had nothing to do with the democracy. And it was a loose federation, but still the outside borders were much stronger than the inner borders. And this is something that sets it apart from the EU. So I don't think that comparisons are easy comparisons are possible. But nevertheless, it taught us something that political ideas and their realizations in reality can overcome us and be bigger than the possibility of the people to run them, to carry them on their shoulders. And we really do feel that Yugoslavia, what was the core of the Yugoslav idea, was simply too big for us. We did not live up to the expectations, and we failed miserably. And it hurt a lot the way we failed. So I just hope that Europe is something else. And we always believed that there was another quality in Europe that was not present in Yugoslavia that should keep it alive and prosperous. We will see. At the moment, we are pretty lost in time and space. We don't quite know where we are heading as the continent and the idea behind the continent, but I hope that some solutions would be found. Yeah, it's difficult to compare the historical situations. Yeah, maybe perhaps we can go back to the year 1991. I'm somehow interested in punk or alternative subcultures and the war, because I'm trying to do something about the Croatian punk or Yugoslavian punk singer Zlatan Panonski, who fought the war then on the Croatian side near Vinkovci and Vukovar in 1991. How did you perceive the relationship in the alternative subcultures and the war somehow at that time? Yeah, as I said, the 1980s were a massive period for the youth culture in Yugoslavia, and punk and new wave really exploded in Yugoslavia, and there were scenes all over the place. I mean, the smallest town would have a number of bands playing, and there was a massive communication, intense communication going on between the major centers of urban Yugoslavia. So the bands from Belgrade would go to Zagreb and play, and the bands from Zagreb or Ljubljana would you know, travel also, and people would hang around, and there was a lot of friendships going on, and creative cooperation as well. Plus, there was a number of smaller cities which were culturally, subculturally intense, like Rijeka in Croatia, or Novi Sad in Serbia, or Vinkovci, when you mentioned Zlatan Panonski, or Osijek in Slavonia, that was also contributing with different music. And it was not only music either. I mean, it really affected the whole sensibility of a generation, and movies were changed, and the way that people thought about themselves have changed, and this whole revolution in the way that young people were simply seeing things have really run through Yugoslavia in the 1980s, and this is what made us so naive towards the actual reality. We just did not perceive it. We were in the bubble of the youth culture and enjoying it intensely, and lots of people would now remember 1980s with nostalgia. And they would sigh and say, oh, these were the great times. Whereas, no, these were not the great times at all. These were the times of the political collapse, implosion, which actually led to the wars. But underneath that, there was a lot of LP records and great singles and lots of gigs and everything that we like to remember. Plus, bands did not exactly come to, travel to Yugoslavia. I'm talking about the bands from Great Britain or the United States, because there was nothing to do here. So we had to compensate somehow. And I think this is what made the local scene even more important for the Yugoslav youth. We just needed these bands in order to be able to see them. So when the wars have started in the beginning of the 1990s, this whole scene, I think, was also completely unprepared for everything. There was some anti-war actions on behalf of the musicians in Belgrade, particularly. Rim Tutti Tuki was the project that was actually this anti-war attempt of the several punk and new wave musicians that tried to engage people to refuse to go to the war and fight. And there was a lot of also leftist, mostly anti-war sentiments among the Croatian bands like Kud Idioti in Pula, Let Three in Rijeka. Satan Panonski was a separate figure throughout. He was just too fucking eccentric for anything that was going in Yugoslavia in that time, and he was not even perceived almost as a human being. There was something unearthly and eerie about his personality. So he came up pretty late. It was already second half of the 1980s, and his brand of punk noise thing that he did had no basis in Yugoslav music. I think by that time, what felt like revolution in the beginning, late 1970s and early 1980s, already became a new mainstream in Yugoslav music. So there was a lot of this kind of na-na popish sort of new wave thing going on. And things were getting depressive, and in that sense, maybe Satan Panonski actually fits in the picture of the era. There was a lot of heroin in Yugoslavia, a lot of hard drugs, and drug use became intense throughout the 1980s. AIDS also appeared and became pretty big in certain circles, particularly in the big urban centers, and little by little, everything that felt really intelligent and sparkling and beautiful in, let's say, 79 or 1980, felt old and decadent and kind of ugly by the end of the 1980s. And there were these deaths. I mean, the Ekaterina Velika, which was one of the major bands from Belgrade, I mean, everybody died. All of them died. A drummer is still alive. But like, the whole band has been wiped out through the series of heroin overdoses, AIDS-related deaths, and other stuff. So to me, Satan Panonski belongs to this period where things felt normal on the surface. If you travel to what was then Yugoslavia in 1989, 1990, it was, I think, depressive, but kind of normal. I mean, you could walk the streets and, you know, nothing would happen. But the youth culture somehow already, without knowing it, reflected the change in the atmosphere in the society. And it was as if it was kind of like a sort of overture to the major events, these deaths and the change that happened within the youth circles would only 2 years later become the part of the everyday normalcy in Yugoslavia, and depression, drugs, wars, fear, violence. It all became a part of the daily life. But 2 years before, you could only see it in the domain of the youth culture. And in that sense, I think Satan Panonski, thinking about it from this perspective, completely, even though we did not recognize it then, actually reflected the reality of where we were heading. Yeah, I interpreted your personalities in the novel O Pod Balubliu as somehow dealing with escapism or punk in the provincial landscapes, like Satan Panonski might have also something to do with the desire to escape, maybe the same in Belgrade, and it's also a universal topic. Do you see that in your novels, the desire to escape somehow? Well, the 1980s, maybe young people from today have a hard time understanding certain dynamics of the world that have changed in the meantime, but now we do live in this decentralized global reality. It's not any more fair than it ever was, and the poor are still the poor, and the rich are still the rich, and the rich seem to always get richer, and the poor seem to get more and more numerous and poorer. But, you know, this poor child in India might not have an access to clean water and might get cholera and die at the age of 13. But it most likely has a smartphone, and they can somehow perceive the world, and it would be the same smartphone, and they would be using the same applications as the Queen of England. So the nowadays is such that we don't get Facebook for the rich folks, and then another Facebook for bourgeois, and then a third Facebook for the working class. It's just all the one and the same, and the same Facebook. And it makes the world, to me, an interesting place. Not a beautiful place, but the dynamics of the modern world are something that I appreciate. In the 1980s, we did culturally live in this extremely centralized world. I mean, if it didn't happen in London or New York when it comes to punk and new wave, it's basically as if it did not happen at all. And we all had this feeling of being so close or so far away from the centers. There was this intense feeling of where the center is. You could not go wrong about it. So escapism, I mean, if you lived in a shithole somewhere away from the center as a young person, your normal tendency would be to go move closer to the center because you wanted to enjoy yourself and you wanted to contribute. You had something to offer and you just wanted to be there where the things were heard. And this is the reason why in 1985 I moved to London. I had no economical or political reasons to do so. I was okay economically. And I mean, I was not okay politically, but I was definitely not suffering. And so to me, this was not the reason why I wanted to leave Yugoslavia, was of this intense feeling of being provincial. And I wanted to go somewhere where the things are happening, actually. So this was something that lots of Yugoslav youths wanted to do as well. And this intensified when the reality in Yugoslavia became unbearable. This idea that this is not my world, I did not choose it, I was not even asked anything. This shit that was produced has nothing to do with me. I never wanted it. I did all the things that I did in my life were completely opposed to it, even before it even happened. But I was working against it because I was working for communication and I was working for the okay relationship between the people and I was working for the world where it doesn't really matter whether you belong to this ethnicity or that ethnicity or you kind of, you know, preach to this God or that God or whatever shitty, stupid thing that actually made these wars possible. So this escapism that you call it was actually the last in the line of understandings that this reality is not something that I participated in. And in that sense, I have no reason to take it on my shoulder, basically. So this is how the young people reacted then. And I understand that sometimes it might feel like escapism, but then in these situations, you really felt physically that there are two realities that you have to cope with. One is a general reality in which we somehow have to take part, and the other one is this intimate reality that is equally important. Perhaps a desire to escape is something normal also in youth culture for all the times. And well, I think the way that I find it very hard, and at least some people, I think now identity politics are playing a big role everywhere and everything is getting fucked up again. But I really think that in the way that people refuse to take responsibility, I mean, we are growing up, we are soaking up global cultures throughout our lives. And I mean, we have been listening to English music or any kind of music and reading French authors and, you know, eating Thai food and whatever, watching American movies and whatever. So what part of me is really Serbian or German or Finnish or anything at all? And this terror of geography, this terror of identities that just remain fixed and same, whereas we do not, we find it extremely hard nowadays to get to terms with them. So I just have to fight really hard to understand what's actually expected of me, if you see what I mean, because my feeling of identity does not conform to the identity as seen from the outside. I mean, also the word escapism has something negative about it because, I mean, the desire to escape might be normal, but also it implies that you can't escape somehow. You want to escape, but you can't. And that's also at Upot Balubio, maybe that they would like to get somewhere else with their lives, but they are not able to because they are in that ship. That's maybe Yugoslavia or somehow. Of course, you get stuck in this three-dimensional, you know, thing, the prison. Yeah, maybe back to that war. Did it appear more often than in other punk that songs were dealing with the subject of war or with a certain heroism, like Laibach, that there were more present in the song lyrics? No, I don't think so. I think my generation, the generation that actually belonged to that punk and new wave scene, and that was people born either in the late, very late 50s or throughout the first half of the 1960s mostly, was kind of fed up with this official narrative of socialist Yugoslavia that was formed through the heroism of the partisan fighters in the Second World War and the liberation of the country, which was led by the Communist Party, and then in the new Socialist Federative Republic of Yugoslavia was formed. And so maybe there were like ironical reactions to it, like you have mentioned Laibach. Laibach started as this really fierce provocation machine. The way that they put together the traces, the aesthetics of both communism and Nazism worked really intensely in this increasingly insecure Yugoslavia after the death of Tito in 1980. And this is when Laibach started really, really functioning. Yeah, this gets to do with this ironical, provocative approach to the country in which we lived, and then obviously it then referred to the world as well, and it was really communicative on a global level. Urbana Guerrilla was a teenage punk band that I was a part of. I played the guitar and made songs. We had a song, Ipak Bojim Se Rata, like I'm still afraid of the war. It would be translated, and it was our first song and our massive hit. I think we were just really impressed with The Clash and the way that The Clash, as opposed to the Sex Pistols and some other punk bands that we appreciated in the time, had this kind of knowledge of world politics. And we just, as being 15, 14, 15-year-old, we were really impressed with that. I mean, we felt that they've actually read Marx. They're not just mentioning Marx. They read the fucking Capital, and we couldn't care less. I mean, we had Marxism as the school subject. So we're like completely opposed to it. So we, in a way, I don't want to sort of portray it in only a humorous way, but we tried to kind of, you know, make an impression in a way. And that was the era when Brigate Rosse were really active in Italy, the leftist working workers terrorist group, and they kidnapped Aldo Moro, who was the prime minister of Italy, and they murdered him later. They did this, and then the Baader-Meinhof were the big thing in Germany. So this whole terrorism was very impressive to us. And then we just wrote this song about how the world is fucked up, and we just couldn't care less, because the couldn't care less was also this punk attitude, I don't give a shit thing. So we just kind of put it together, and then this became our major hit. And then even nowadays, I mean, people refer to this song, which was always really funny to me. Maybe that will turn us back to the contemporary times. Can we expect to see some more translations of your works into English or German in the closer future? Yeah, I think translators, well, the publishers have lost a big part of the interest for my books in the meantime. And I have to say that I think it's kind of mutual. So I don't wonder, because I felt this terror of being a literary person that is not something that I really wanted to be. And be upfront with your whole personality in this very egocentrical sort of way, which I do not enjoy at all. And this for me was the hardest part of the whole palaver, was to just keep talking about myself, which is something that I'm doing right now as well. And the intensity of that, particularly being that we live in this now, I don't want to go into this whole Babylonian mode, but we live in this world separated by languages. So what we have just said for the Japanese audiences have no significance for the Norwegian audiences. So you have to keep repeating it, if you see what I mean. And it needs a lot of ego stamina in order to be able to carry it on your shoulders. I do not enjoy the presence of myself so much. And I already felt in the late 1990s, early 2000s, that I'm not really fit to be this kind of writer. And then I started to wonder whether I need to be a writer at all. Did I ever say to anybody that I was a writer? I just kept doing things. I really enjoy playing music. I really like writing. I really like doing other things. So to me, it's much more crucial to be not tied to this one identity of a writer, but to be able to do other stuff. And also, Crocodile Festival is the reflection of that, because I really enjoy doing things on a higher plane, rather than just to myself, for myself, and about myself. And this is about other people. It has nothing to do with me. And I really, really enjoy that. Then I also write scripts for the movies. I did some theater work because I enjoy cooperation. I enjoy working with other people. When I was in Mexico, I was again playing in a band, in a punk band. Well, then well, it was like this neo-punk band called Los Armstrongs. And I just enjoyed doing music so much. It doesn't mean that I don't see myself as a writer, but not as a writer who goes into this arena of writers and then fights off other egos with his own, because this is not something that I find lots of enjoyment doing. That sounds good to rely more on communities than on your own, perhaps. Yeah, and doing things for others and enjoying kind of working on a level where I don't even have to mention my name. But do you already have a title for your next novel? I have to ask, is it soon to be finished? If you're talking about the fourth novel of the series of Clarka Maxima, yes, I'm working on it. It will probably be published next year, and then I'll finally close this trilogy. It's not as if I was working only on it. I published 11 books altogether, and I mean, some of the novels that I wrote in the meantime, I find to me much more satisfying than the Clarka Maxima series. But this is due to historical reasons, something that I got stuck with, and me being, kind of responsible, I just have to finish. Plus, I decided that now, looking back to the 1990s, is really interesting. It's not a fun period for us here, but it's something that we still leave the traces of here. And it's not as if the wars from the 1990s have been over. And we also refer back to the time when, for instance, the Beatles are coming to Hamburg to play in what, like 1960 1961, and it's been only like 15 years from the time when the British have bombing Hamburg badly, and you know, the everything, and you see this whole change of atmosphere. It's really in the 1960s. I mean, the Second World War has definitely been over, and there's a new reality coming. And here in the region of the what do you call it, the Western Balkans, the former Yugoslavia, now 20-something years after the wars have been led in the former Yugoslavia, there is still this very intense feeling of the presence of these experiences. They have not been left in the past. They have been, somebody have been dragging them all the way to this very day, and we still live in direct contact with the experience of the 1990s. So this is doubly so the reason why I should actually finish my tetralogy. Okay, yeah, thanks a lot for the interview, Vladimir Arsenievich. Wir hören jetzt erst nochmal kurz Musik, nämlich nochmal die Band Urbana Guerilla, in der Vladimir Arsenievich, den ihr gerade gehört habt, Gitarre gespielt hat im Jahr 1981. Das Lied Prozess. Ja, Urbana Guerilla mit Prozess. Das ganze Interview mit Vladimir Arsenievich könnt ihr dann auch auf meinem Blog blaubuch.wordpress.com nachhören. Da werde ich das nochmal hochstellen, denn es ist auch recht lang mit so 40 Minuten. Ist schwierig, da konzentriert zuzuhören. Und eventuell werde ich es auch noch schaffen, es zu transkribieren und übersetzen. Und jetzt aber wollte ich nochmal einen kurzen Abschnitt, ein kleines Kapitel aus Cloaca Maxima, das 1996, wie gesagt, auf Deutsch erschienen ist, vorlesen, nämlich einen Abschnitt über den idealen Feldjäger. Wenn es in diesem atypischen Zustand der Ruhe überhaupt etwas gab, wovor ich mich fürchtete, dann waren es die Feldjäger. Einmal klopften sie lange bei unserem Nachbarn an der Tür, schließlich öffnete sein Vater. Als er sagte, sein Sohn sei nicht da, er lebe schon lange nicht mehr hier, seine jetzige Adresse sei ihm nicht bekannt, sie sollten ihn nicht beim Wort nehmen, aber er glaube, dass er irgendwo im Ausland sei, da stand ihm die Lüge auf die Stirn geschrieben. Er war ein anständiger Mann und nicht gewohnt zu lügen, aber er war loyaler gegenüber dem eigenen Sohn als Lazars Eltern und wollte den Berufungsbefehl nicht in die Hand nehmen. Die Feldjäger lächelten, sie waren zu zweit, einer trug Jeans und einen langen Mantel, der andere die Uniform der jugoslawischen Volksarmee. Letzterer hatte langes blondes Haar und glatt rasierte Wangen, benahm sich aber wie ein Rowdy. Er spuckte so oft auf den Boden, dass er in den paar Minuten, die sie auf unserer Etage verbrachten, die ganze verfügbare Fläche nass machte. Und dann begann er nervös, sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen zu verlagern. Als sie den armen, schweißgebadeten Vater endlich in Ruhe ließen, rutschte der Blonde auf dem Geländer die halbe Treppe hinunter. Aber vorher drückte er noch sein Gesicht an den Spion, durch den ich ihn ungestört beobachtet hatte, als wüsste er, dass ich dahinter stand und Angst hatte. Unter seiner plötzlichen Bewegung zuckte ich zusammen. Sein Gesicht wurde lang und es sah so aus, als würde er sich ganz in die eigene Nase ergießen. Und explodieren. Aber sein Kamerad drängelte und zog ihn am Ärmel der Uniformjacke weg. Dieser aufregende Zwischenfall steigerte meine Angst. Wenn ich mir einen Feldjäger vor meiner Tür vorstellte, sah ich ihn. In meiner Fantasie verkörperte er den blonden Gott aller Rowdies. Mit ihm an der Spitze füllten Ivan und Dejan und Lazar und ich und auch noch 10.000 Mal so viele wie wir die Autobahnen, stapften über Gebirgspfade, durchschwammen Grenzflüsse, zertrampelten Getreidefelder. Unter unseren Schritten zersprangen Steine, wir stürzten uns kopfüber in die Meere und zerrissen mit unseren Gesichtern den imprägnierten blauen Wasserspiegel. Auf dem Grund erwarteten uns Seejungfrauen mit Algen im Haar. Wir gingen im Marschtritt und unsere Ausrüstung bestand aus Schleudern, Wasserpistolen und Fläschchen mit farbloser Tinte. Über uns flogen Drachen und Flugzeuge aus Papier. Und uns entgegen kamen in ebensolchen Kolonnen Tomislav und Sven und Marin und Ivica. Sobald wir vor ihnen standen, würden wir wissen, womit sie bewaffnet waren. Ja, das war ein kurzer Abschnitt aus Cloaca Maxima in Original Opot Balublio von Wladimir Arsenijewitsch. Und wir hören noch etwas Musik, denn wir sind auch schon beinahe gegen Ende der Sendung vorgerückt. Dann werden wir vielleicht noch einen kurzen Abschnitt hören, wie sich die Band Polska Malca, die waren aus Slowenien, eine slowenische Band der frühen 90er und späten 80er, eigentlich auch der frühen 80er Jahre, da damals das kommentiert haben, denn ich habe noch ein paar alte Fanzines aus den frühen 90er Jahren rausgesucht, wo eben die gerade das Jahr 1991 abdecken und wo sozusagen in Interviews dann nochmal halt dieser Krieg von Bands, die aus Jugoslawien eben auf Tour waren, betrachtet wird. Aber vorher hören wir vielleicht einfach noch ein Lied und ja, von der Gruppe Defekno Effektni, das Lied D, das war nämlich auf demselben Sampler und hatte so ungefähr auch teilweise ähnliches Personal wie eben die eben gehörten. Genau. Ja, die Gruppe Defect No Effect Nie aus Belgrad, Jahr 1981. Und wir gehen jetzt aber mal zurück ins Jahr 1992 und gucken auf die Art und Weise, wie eben ehemals jugoslawische Punkbands dann auf den Krieg reagiert haben. Also es genau befindet sich dieses Interview in einer Ausgabe des All for Noise Fanzines aus dem Jahr März 1992. Das war so aus meiner Nähe, aus Südhessen genau gesagt. Und da wird folgende Frage gestellt, der Band Polska Malza. Wie denkst du, wird der Krieg enden? Ich habe in den letzten Tagen die Bilder der Flüchtlinge aus Vukovar gesehen und ich habe mich dabei nicht gerade gut gefühlt. Die kroatischen Verteidiger von Vukovar haben aufgegeben und die Stadt verlassen. Die jugoslawische Bundesarmee hat die Stadt besetzt. Und wann ist das passiert, fragt die Band zurück, weil die selber da wohl nicht informiert waren. Vor wenigen Tagen inzwischen greift die Bundesarmee Osijek an. Osijek? Da kannst du dir wohl vorstellen, wie das Ende aussieht. Viele, viele Opfer und ein Ende, das für niemanden glücklich ist. Glaubt ihr daran, dass die Kroaten irgendeine Chance haben? Ja, die Kroaten sind nicht die Aggressoren, sondern verteidigen sich nur. Serbien und die jugoslawische Bundesarmee sind die Aggressoren, sagt Joschko von Polska Malza. Wie denkt ihr über die Reaktion der übrigen europäischen Länder und auf diesen Krieg? Ihr reist gerade durch Deutschland. Habt ihr da irgendwelche Reaktionen mitgekriegt? Urosch? Ja doch, es gibt hier viele Diskussionen über das, was geschehen darf. Aber ich kann mir keine Lösung vorstellen, die durch die anderen Länder ermöglicht würde. Ich habe Angst, dass dieser Krieg noch größer wird, wenn sich andere Länder militärisch einmischen. Vielleicht bis hin zu einem nächsten Weltkrieg. Genau, dann gibt es eine kurze Unterbrechung, weil erstmal Bier getrunken werden muss. Und weiter geht es dann noch mit der Frage, habt ihr vielleicht irgendwelche Konsequenzen zu befürchten, weil ihr nicht zur Armee gegangen seid? Urosch wieder antwortet, nein, davor habe ich keine Angst. Wenn wir noch zur jugoslawischen Bundesarmee hätten gehen müssen, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war, hätte es schon große Probleme gegeben, aber bei der slowenischen Armee ist das nicht so strikt. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Art Zivildienst zu leisten. Ja, das war das Teil aus dem Interview mit Polska Malza. Man sieht da vielleicht auch die Planlosigkeit, mit der dieser Krieg da betrachtet wurde. Und wir hören jetzt vielleicht einfach ein Stück von Polska Malza, das da auf diesem zu Anfang erwähnten Sampler drauf war, den ich selber auf Kassette erstellt hatte, nämlich das Lied Schuss v Glavu. Ja, das war Musik von Pölzka Malzer. Wie gesagt, die waren im Jahr 1992 und 91 auf Tour, auch in Deutschland. Ursprünglich eben aus Krsko in Slowenien. Eine 80er-Jahre-Punkband aus dem damaligen Jugoslawien noch. Genau, und wir machen da auch weiter, nämlich in Belgrad oder in Novi Sad, genauer gesagt. Daher kam die Gruppe Boje aus Novi Sad, aus der dortigen Punk-Szene. Und die haben auch bei den Protesten dann im Belgrad des Jahres 1992 so ein bisschen teilgenommen und haben sich da auch stark gemacht für doch einen kritischeren Blick auf den ausbrechenden Jugoslawienkrieg. Und die hören wir jetzt nochmal mit dem Lied Kle Kledejai, genau. Die Gruppe Boje, wie gesagt, 1992 aus Belgrad. Und vielleicht bleiben wir auch einfach nochmal da. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Wie gesagt, ihr könnt das Interview mit Wladimir Arsenijewitsch dann noch nachhören auf der Seite plaubuch.wordpress.com. Und wir hören nochmal Elektrizhny Ogasam, die damals auch bei den Protesten gegen den Zerfall Jugoslawiens mit dabei waren, mit dem Lied Mentalno aus dem Jahr 1992 ebenfalls. Elektrizhny Ogasam waren das, genau, und wir sind jetzt schon am Ende dieser Sendung angelangt und wir hören nochmal ein Lied von Satan Panonski aus dem, ja, auch aus der fernen Vergangenheit, aus dem Jahr 1990, das Lied Beduin. Und ich verabschiede mich.